Der amerikanische Außenminister musste für diesen Waffenstillstand gleich mit zwei Seiten verhandeln. Mit seinem russischen Gegenüber Lavrov und mit den eigenen Militärs, die Russland nicht mehr über den Weg trauen. Schließlich war es Barack Obama selbst, der Kerry grünes Licht gab. Denn Obama ist davon überzeugt, dass nur eine politische Lösung diesem entsetzlichen Bürgerkrieg ein Ende machen kann. Und die ist nur mit Russland zu haben, trotz aller Interessengegensätze. Deshalb sind die USA Moskau weit entgegengekommen. Zunächst, um in dieser phasenweise verlängerbaren Feuerpause humanitäre Hilfe zu leisten. Dann aber auch, um auszuloten, ob es eine Möglichkeit für die Wiederaufnahme der Genfer Friedensgespräche gibt. Dafür war Obama auch bereit, die Frage nach einer denkbaren Nachkriegsordnung für Syrien zunächst auszuklammern und den erhofften Regimewechsel in Damaskus noch nicht einmal zu erwähnen. Priorität hat nun der gemeinsame Kampf gegen islamistische Terrormilizen, wie immer sie auch heißen mögen. Ob aus der einwöchigen Waffenruhe dann tatsächlich eine offizielle militärische Kooperation mit Russland wird, das wird sich erst noch zeigen müssen.